Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Philipp Scheiner. Herzlich willkommen. Das für heute vorgesehene Hörspiel Räuberzelle von Christian Winkler mit Wolfram Berger in der Hauptrolle bringen wir am 23. September. Wolfram Berger ist in diesem Ö1 Hörspiel dennoch zu hören. Aus traurigem Anlass. Die 1928 geborene Schauspielerin Bibiana Zeller ist am 16. Juli im 96. Lebensjahr verstorben. Ihr erstes Engagement bekam sie im Jahr 1950 im Theater in der Josefstadt. Von dort führte ihr künstlerischer Lebensweg über mehrere Stationen ins Wiener Burgtheater, wo sie seit 1972 engagiert war. Und auch nach ihrer Pensionierung im Jahr 1999, ein Jahr nachdem sie zur Kammerschauspielerin ernannt wurde, betrat sie die Bühne am Ring noch etliche Male. Dem Fernsehpublikum ist sie nicht zuletzt als Major Krotterns Ehefrau Ilse in Erinnerung. Und auch im Hörspiel kam ihr feiner und bisweilen leicht neben die Spur gesetzter Ton, dies im besten Sinne, kamen ihre Spielfreude und ihr wacher Geist auf besondere Weise zur Geltung. Wie auch in dem Hörspiel, das wir Ihnen heute in Erinnerung an die Schauspielerin präsentieren. Villa Jüterburg von Ernst Wünsch. Stelle. Ach, können Sie mir das beweisen? Ich könnte Ihnen meine Arbeitslosenbestätigung zeigen. Wetten Sie, schaffen es nicht, durchs Schlüsselloch zu schlüpfen. Die Wette haben Sie schon gewonnen, gnädige Frau. Na schön, dann mache ich jetzt auf. Tag, nee, Frau. Mein Name ist Smoot. Ich interessiere mich für die freie Stelle als Schreibkraft. Schreibkraft? Warten Sie, ich helfe Ihnen. Müllsäcke muss man von hinten her zusammenrollen, damit die Luft raus kann. Sehr freundlich von Ihnen, Herr. Ja. Smoot, werte Dame. Gleich habe ich's. Wir haben selten Besuch, wissen Sie. Und wenn mal jemand kommt, dann habe ich zur Sicherheit immer diesen Sack dabei. Man weiß ja nie. Und was trägt dieser Sack zu Ihrer Sicherheit bei, bitte, wenn man fragen darf? Sollte uns beispielsweise der Teufel holen wollen, stecke ich ihn da hinein und binde den Sack zu und lasse ihn nicht mehr aus. Und woran merken Sie, dass es der Teufel ist, der klingelt und nicht der Briefträger? Oder ein harmloser Arbeitsloser auf Jobsuche, so wie ich? Daran, dass er durchs Schlüsselloch schlüpfen kann. Und auf der anderen Seite des Schlüssellochs landet er im Müllsack, verstehe. Respekt, junger Mann. Treten Sie ein, bitte. Sehr freundlich von Ihnen, Nächste. Sagen Sie einfach Madame zu mir. Ja. Smoot. Madame Liss. Mit Vergnügen, Madame Liss. Sollen wir die Schuhe ausziehen? Ach, was Quatsch. Ich bin schließlich nicht an Ihren Socken interessiert, sondern daran, was Sie sonst noch alles drauf haben. Folgen Sie mir! Jahrgang 51. Ja. Sieh mal an Altgriechisch. Matura-Jahrgang 1969. Seit 1971 im Büro einer Baufirma, halbtags beschäftigt. Letzte Woche haben sie uns einen geschickt, der war nicht nur Computerexperte, sondern konnte auch Gabelstapler fahren. Ja, dafür habe ich beinahe 3 Jahrzehnte Büroerfahrung. Alles mit Brief und Siegel. Aber glauben Sie, er wäre imstande gewesen, ein kernweiches Frühstücksei zuzubereiten? Können Sie eigentlich kochen? Naja, an sich bewerbe ich mich als Schreibkraft, Madame. Und wie mich der ausgelacht hat, als ich ihm die Sicherheitsmaßnahmen mit dem Müllsack erklärte. Also was ich wirklich gut kann, ist Kaffee kochen. Das habe ich immerhin 27 Jahre lang 5-mal die Woche gemacht und zwar für die ganze Belegschaft. Abendsmenü für 4 Leute, mittags für gewöhnlich ein kalter Imbiss, Schwerpunkt jedoch Frühstück. 3 Punkte muss man beim Kaffee kochen beachten. Wie sieht's aus mit Lesen? Erstens die Dosierung, zweitens das Mischverhältnis Kaffee, Milch, Zucker bzw. Süßstoff. Wie ich Ihren Unterlagen entnehme, haben Sie die Matura mit denkbar mäßigem Erfolg bestanden. Sowie drittens die Schnelligkeit der Zubereitung. In diesem Hause wird vor allem Wert auf künstlerischen Vortrag gelegt. Und zwar mit der richtigen Betonung und mit Pausen. Hören Sie mir überhaupt zu, junger Mann? Immerhin war ich einmal verheiratet und habe meinen Kindern, die inzwischen natürlich längst erwachsen sind, immer gerne vorgelesen. Pausen sind das Wichtigste beim künstlerischen Vortrag. Administration und Schriftverkehr lese ich da. Kaffee kochen, telefonieren und tippen. Kock, mein Ex-Mann, wird sie jedenfalls mögen. Ende 20. Jahrhundert, Umschulung von der herkömmlichen mechanischen Schreibtechnik auf elektronische Textverarbeitung. Ich besorgte weiters die Ablage, wurde mit Botengängen betraut und hatte die Weihnachtspost über. In meiner Freizeit schreibe ich übrigens Gedichte. Kork liebt Menschen mit einsilbigen Namen. Ich habe sogar einmal einen Sonettwettbewerb mit dem Thema Tod gewonnen. Respektsmut? Der Preis war eine Flasche Pfirsichsekt, wie ich mich erinnere. Und wie steht's mit Klavierspielen? Oh, weia. Ich kann gerade mal den Flohwalzer, Madame. Großartig. Sie bekommen bei mir Klavierstunden. Und wehe, wenn Sie nicht spuren. Oh, ich habe in meinem Leben bereits eine komplette Generation Klavierlehrer zur Verzweiflung gebracht. Wir werden ja sehen, wer hier wen zur Verzweiflung bringt, Smutchen. Dafür kann ich ganz toll Blitz dichten. Man wirft mir sozusagen ein Wort zu oder einen Satz und ich... Mögen Sie eigentlich Kasperltheatersmut? Es fragt ein Zipfelmützenwastel in einem hell bestrahlten Kastel, ob denn die Kinder alle da? Und wenn die Kinder rufen ja, ist es ein Kasperletheater. So ähnlich sprach der einst mein Vater. Die Existenz der Villa Jüterbog steht und fällt mit unserem Markenzeichen, dem berühmten Korkschen Kasperltheater. Tut mir leid, nie gehört. Unsere Handpuppen sind leider ziemlich schwer und wir sind halt auch nicht mehr die Jüngsten. Sie meinen, ich soll Kasperltheater spielen für Sie? Nicht für uns, für die Kinder. In den Energieferien und um Weihnachten verdient man sich in den Volksbildungshäusern eine goldene Nase mit sowas. Gibt's außer dem Computerexperten eigentlich noch andere Bewerber für diese Stelle? Oh, jede Menge, Smutchen. Und alle jünger, mit Zeugnissen und Referenzen ausgestattet, dass einem Hören und Sehen vergeht. Durch die Bank überqualifiziert. Also wenn das so ist, ich beherrsche ja nicht mal das 10-Fingersystem und Führerschein habe ich auch keinen. Oh, ich bitte Sie für das bisschen Steuerausgleich und die Umsatzsteuererklärung, ab und an einen Antrag auf Pflegegelderhöhung, Korrespondenz. An sich kein Problem. Kleinere Reinigungsarbeiten, etwas Konversation mit den Insassen. Alles klar, Madame. Nur eine letzte Frage noch, wenn Sie gestatten. Keine Angst, Mutchen. Wir sind bloß zu viert. Kork, Chloe, Petkoff und ich. wobei Petkoff schon so gut wie tot ist. Wichtig ist vor allem, dass sie immer individuell auf jeden Einzelnen von uns eingehen. Schon, nur was die Arbeitszeit und das Finanzielle betrifft. Natürlich, ja, wie dumm von mir. Zuckerschneidchen! Das ist Kork. Der Kasperle-Theater-Impresario? Ja, was gibt's denn, Sargnagel? Origineller Spitzname. Ich höre Stimmen. Haben wir Gäste? Es ist der Neue vom Arbeitsamt. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst keinen reinlassen. Schmeiß ihn raus, Zuckerschnäuzchen. Wir brauchen niemanden. Er heißt Smut und kann kochen. Smut? Ja? Sie nennen Ihren Ex-Mann Sargnagel? Ich hoffe, Sie reagieren nicht allergisch auf Weihwasser. Noch so eine Sicherheitsmaßnahme? Ich muss Sie warnen, Smut. Er hat es in eine Blumenspritze gefüllt. Wade, Retro, Satanas! Nicht so stürmisch, Sargnagel. Ein Rollator ist eine Gehhilfe und kein Ferrari. Ach, wehgetan! Warten Sie, ich helfe Ihnen auf. Wade, Retro, Satanas! Bist du höchstpersönlich Lucifer? Oder wieder nur einer dieser dämlichen Hilfsteufel? Smut, mein Name. Unser neues Mädchen für alles. Ich dachte, er kocht bloß für uns. Danke. Danke. Junger Mann. Geht's wieder? Die Rollatorbremsen sind im Arsch. Können Sie so etwas reparieren? Ein bisschen nachjustieren und Sie machen bei einer Notbremsung einen Überschlag, Herr Kork. Ich hatte schon befürchtet, der Vorstand des Theaterwissenschaftlichen Instituts... Ich bin weder Gott noch Tod oder Teufel und habe auch nichts mit der Theaterwissenschaft am Hut, Herr Kork. Sie müssen wissen, dass Kork seit geraumer Zeit an einer dokumentarischen Autobiografie schreibt, die er dem Theaterwissenschaftlichen Institut vermachen möchte. Gott, junger Mann, ist eine vornehme Dame auf der Durchreiche. Und der Tod, ein Amtsarzt der Magistratsabteilung 47. Der Teufel kann jeder sein. Warum nicht ein Theaterwissenschaftler? Da wäre er allerdings geradewegs in Madames Müllsack. In Zeiten wie diesen ist Vorsicht geboten. Schon mal was von Schmied von Jüterbog gehört? Er ist der Namenspatron unserer Villa. Ein deutscher Sagenheld, oder was? Der Schmied von Jüterbog hat mit Gottes Hilfe Tod und Teufel ein Schnippchen geschlagen. Verstehe, ein Märchen. Ein einfacher Handwerker, der weder besonders fromm noch intelligent war, aber pragmatisch. Wobei nicht hundertprozentig sicher ist, ob die Dame auf der Durchreise tatsächlich Gott war. Beziehungsweise, ob sie wirklich so vornehm war, wie du immer sagst. Man fragt sich andererseits, wer sonst? Dieser Schmied, junger Mann, hat die Unsterblichkeit erfunden. Ein Kompliment machen, Smut. Ich bitte Sie, Herr Kork, die halbe Drehung mit dem Schraubenzieher. Doch nicht die Rollatorbremsen. Für einen Theaterwissenschaftler haben Sie mein 4,5-Minuten-Ei erstaunlich gut hingekriegt. Ich bin kein Theaterwissenschaftler. Und wie leicht es sich schälen ließ. Man muss es nur unmittelbar nach dem Herausnehmen kalt abschrecken. Eine Frage der Schnelligkeit. Also mal diese Kisten da, Herr Kork. Ganz zu schweigen von den ofenwarmen Semmeln. Die sollte man wieder mal abstauben, finden Sie nicht? Bloß nicht. Wissen Sie denn nicht, was Staub ist? Dreck, Schmutz, Lurch, Fallout. Unsinn, Schmutz. Staub schützt und konserviert. Ich beweise es Ihnen. Voilà. Das legendäre Korksche Homunculus-Ensemble. Wahnsinn. Wie Miniaturleichen in einem Massengrab. Ja, darf ich mal eine? Finger weg! Sie Puppenschänder! Wie soll ich denn jemals das Gewerbe erlernen, wenn ich die Puppen nicht ausprobieren darf? Allen Ginsberg hat sich Anfang der 60er einmal an Bohumir Koschineks Pimperli vergangen. Ja, Allen Ginsberg ist mir zwar ein Begriff, aber Bohumir Koschineks Pimperli, wer oder was bitte soll das gewesen sein? Pimperli nennt man in Böhmen den Kasperl. Und Bohumir Koschinek hatte damals eines der vielen Puppentheater in Prag. Ginsberg war bei ihm zu Gast und hatte wohl einiges über den Durst getrunken, als er am Heimweg auf der Karlsbrücke weit nach Mitternacht... Und dass der Ginsberg ist, ist er wohl eher bekifft gewesen. Und wissen Sie, was der in seinem Rausch gemacht hat? Irgendwas Obszönes, schätze ich. Er hat sich den Pimperli-Kopf auf seinen Schniedel. Auweia, auweia. Und als er eine Erektion bekam, ging der Pimperli dann natürlich nicht mehr herunter. Das muss ja höllisch wehgetan haben. Ginsberg geriet in Panik und schrie um Hilfe. Eine Polizeistreife verhaftete ihn schließlich. Ja, ja, die Beat Generation. Keine Angst, Smoot. Bei Cork wird noch traditionell Kasperl gespielt. Je trivialer, desto einträglicher. So lautet die Maxime von Liz. Hey, ist das nicht Pezi der Bär? Der Bär Pezi. Der Drache Waldi, die Oma, der Räuber Hotzi, der Zauberer Kirigisi, das Annal, das im Dritten Reich Silke hieß. Und der große Blonde mit der Hakenkreuzarmbinde? Das ist der Hausmeister Wilk. Der hatte nach 45 allerdings ebenso ausgedient wie der Kreisler Levi. Süß. Der hatte einen kleinen Davidstern auf der Brust. Wir spielten damals ein antisemitisches Lehrstück, das uns die Reichsschrifttumskammer ins Repertoire gedrückt hatte. Sozusagen ein arischer Kasperl? Wie finden Sie die hier? Erkennen Sie die? Ja, Hitler und Himmler, eindeutig. Traten in einem kleinen defertistischen Dramolett auf. Heinrich und Adolf verliefen sich im Wald. Es war so finster und auch so grimmig kalt. Sie kamen an ein Häuschen mit Doppelnullen dran. Das war das Häuschen, wo man pissen kann. Das haben Sie aber nicht öffentlich gespielt. Wo denken Sie hin? Nur im engsten Freundeskreis. Und selbst dabei hatte ich noch Bedenken. Politisch angepasst waren Sie damals, also nur nach außen hin, oder? Also offiziell verbreiteten wir deutsches Volks- und Sagengut. Und zwar so erfolgreich, dass wir diese Villa erwerben konnten. Mit dem Schmied von Jüterburg beispielsweise sind wir über ein Jahr durchs Reich getourt. Kraft durch Freude, von Mörbisch bis Norderney. Schmied, Tod und Teufel, eindeutig. Aber die schicke Lady? Gott! Ah, die vornehme Dame auf der Durchreise. Bis Dezember 1940 war Gott allerdings eine männliche Puppe. Was war der Grund für diese Umbesetzung? Die Realität hat die Fiktion am falschen Fuß erwischt. Ja, können Sie das näher ausführen? Merken Sie sich einfach den Satz. Wir könnten ihn in meiner Biografie verwenden. Es riecht ein bisschen in diesem Saal. Kann ich nicht beurteilen. Hier besonders, finden Sie nicht, Herr Kork? Bin den Mief ja gewohnt. Eindeutig Verwesung, vielleicht eine tote Maus? Wahrscheinlich von den Wachstüchern überall an den Wänden. Oh, Schüttbilder? Lange vor Herr Nietzsche habe ich, Kork, die Manifestationen meiner Aktionen der Nachwelt erhalten. Und was denn für Aktionen? Mit diesen Wachstüchern haben wir die Speiwanne meiner aktionistischen Kasperlbühne ausgekleidet. Ein Kasperletheater mit der Speiwanne? Die Strukturen auf diesen Wachstüchern sind alles Spuren echter Speisereste. Es gefällt mir, wie sich die Flecken im Lauf der Jahrzehnte farblich und auch vom Aroma her sukzessive verändern. Ich denke, wir verdanken den Aasgeruch den vielfältig wuchernden Pilzkulturen. Immerhin Schweineblut, Rotwein, rohe Eier, Unmengen von Segediner Gulasch, überdimensionale Semmelknödel, Riesenschaumrollen und literweise Inländer rum. Imposant. Die Guckastenbühne war ein gigantischer Magen. Man konnte sozusagen anhand der Peristaltik den letzten Tag eines chronischen Alkoholikers mitverfolgen. Wie hieß dieses Stück? Verdauungstrilogie. Wir sind damit in den 70ern auf Tournee gegangen. Die einzige Puppe, die darin vorkam, sehen Sie hier, in dieser Vitrine. Es sieht aus wie ein Hummer. Voilà, der Magenkrebs. Sensationell. Und welche Funktion hatte die Speiwanne? Der Mann, dessen Peristaltik wir zeigten, erbrach ständig. Kaum hatte er etwas eingenommen. Das heißt, der Magen stülpte sich nach außen und sein Inhalt ergoss sich in die Speiwanne, die wir zu Beginn unter Fanfarenklängen herunterließen, wie die Zugbrücke einer mittelalterlichen Burg. Wo immer wir auftraten, bekamen wir hinterher Auftrittsverbot. Kann ich mir gut vorstellen. Die erste Reihe wurde jedes Mal nass gekotzt. Was für ein Spaß. Da saßen nämlich meistens die Ehrengäste in vollem Ornat. Die hinteren Reihen haben natürlich gejohlt. Wieso eigentlich Verdauungstrilogie? Erstens das Morgenerwachen. Zweitens der Blutsturz. Drittens Dies Ihre. Sagen Sie, Herr Kork, solche Theaterexperimente... Wir verfügten über eine überaus naturalistische Toncollage, die den Leuten anhaltende Gänsehaut verbescherte. Macht man die nicht in der gewissen Sturm- und Drangperiode? Nur, wenn man Klassiker fixiert ist. Ich meine ja nur, 1970 waren Sie doch bereits 63. Ich konnte mich erst künstlerisch frei entfalten, als wir endlich Rente bezogen, sowie zuzüglich staatliches Pflegegeld. Bis dahin gab es ausschließlich diesen kommerziellen Scheiß. Darauf beharrte die Alte. Sie meinen, Madame Lies? Von Avantgardismus kann man nicht leben, Sargnagel. Mehr als 40 Jahre lang musste ich mir das anhören. Wenn Sie mit Rente und Pflegegeld ohnehin Ihr Auslangen finden, warum soll dann ich in den Weihnachtsferien öffentlich Kasperletheater spielen? Damit wir uns jemanden wie Sie leisten können. Folgen Sie mir auf mein Zimmer. Ich habe schon alles für das Diktat vorbereitet. Können Sie, Steno? Vielleicht sollten wir vorher noch Ihre Jogginghose wechseln. Ich fürchte, Sie haben sich nass gemacht. Wie wird man eigentlich Puppenspieler, Herr Kork? Völlig falsche Frage, Smoot. So, jetzt bitte auf die Seite drehen. Rücken zu mir. Sie hätten fragen müssen, warum man Puppenspieler wird. Boah, eine viel interessantere Frage. Wann wurden Sie eigentlich zuletzt gewaschen, Herr Kork? Haben Sie denn keine Heimhilfe? Also, Ihr Theaterwissenschaftler seid vielleicht naiv. Herr Kork, bitte. Sie verwechseln mich da permanent mit jemandem. Haben Sie schon mal versucht, sich mit einer Heimhilfe über experimentelles Theater Ende des 20. Jahrhunderts zu unterhalten? Das sind im Gegensatz zu mir immerhin ausgebildete Altenpfleger. Und wieso können Sie es dann genauso gut? Bei meinen Kindern gelernt, als sie noch kleine Hosenscheißer waren. Ich hoffe, die Laschen bleiben kleben. Aua, das kneift. Und jetzt noch die Trainingshose. Man wird Puppenspieler, weil man am Menschentheater nicht gebraucht wird. So sieht's aus. Fertig, Herr Kork. So, ich bin jetzt bereit fürs Diktat. Geboren 1902, korrekt? Wo und wer waren Ihre Eltern? Wird das jetzt ein Verhör oder eine Familienaufstellung? Ich dachte, Autobiografien beginnen so. Wenn Sie Namen hören wie Gründgens, Reinhardt, Kotowski, Arto Obrazov, Albi, Saunders, Werner. Hatten Sie mit all diesen Kapazundern eigentlich jemals persönlichen Kontakt? In den 20er Jahren ließ ich mich am großen Schauspielhaus in Berlin durch Max Reinhardt vom sogenannten Regisseurtheater beeinflussen. Sie waren bei Reinhardt engagiert? Als jugendlicher Held oder was? Ich assistierte den Bühnentechnikern und servierte dem Meister ab und an ein Tässchen Kaffee. Das wäre mein Job gewesen. Anfangs der 30er wandte ich mich in Paris Artaus Zerstörungsdramaturgie zu und überlebte nur um Haaresbreite dessen Grausamkeitstheater. Fest der Zerstörung nannte er das Theater. Und Theater war nun mal sein Leben. Ja, mir ist er eher als surrealistischer Lyriker ein Begriff. Um nicht in seinem Sog unterzugehen, flüchtete ich nach Moskau, wo ich in Sergei Wladimirowitsch Obrazzows staatlichem Zentralpuppentheater Aufnahme fand. Anfangs als Hilfsbeleuchter. Mitte 30er Volontär in Moskauer Puppentheater. Sergei Wladimirowitsch fragte mich eines Tages: Warum eine tote Puppe einen lebenden Schauspieler an Ausdruckskraft übertreffen könne? Eine Puppe hat keine Alltagssorgen, die ihre Tagesform beeinflussen, würde ich sagen. Typisch Zivildiener. Ich dachte, ich sei Theaterwissenschaftler. Ein Mensch kann auf der Bühne keinen anderen Menschen darstellen, weil er selber einer ist. Logische Folge, weil die Puppe kein Mensch ist, kann sie ihn besser darstellen. Korrekt, Smut. Die Puppe ist die Verallgemeinerung eines Lebewesens. Der Prozess der Verlebendigung erscheint dem Publikum als Wunder. Haben Sie das? Erziehung durch Faszination. Habe ich bei meinen Kindern versucht. Aufgrund dieser Magie kann die Puppe Macht ausüben. Klar? Leider ging der Schuss nach hinten los. Obrazzow unterstützte damit die Intentionen der neuen sowjetischen Führung unter Stalin. Ich hatte mittlerweile genug Erfahrung als Puppenspieler, kehrte heim und gründete zusammen mit Liz das Korksche Kasperltheater. Wie hatten Sie Madame Liz denn kennengelernt? In einem Nachtclub in Hernals, wo ich vorübergehend als Entertainer engagiert war. Liz trat dort als Diseuse auf. Nachts also Erwachsenenunterhaltung und tagsüber Kasperletheater. Zwecks Fortbildung nahm ich zwischendurch an Grotowskis Breslauer Theaterlaboratorium teil, wo die Schauspielkunst wissenschaftlich erforscht wurde. Reine Zeitverschwendung, wenn Sie mich fragen. Grotowski? Nie gehört. Ich dachte, Sie sind ein Theaterwissenschaftler. Na, dank meiner Anstellung in der Villa Jüterbock werde ich ja vielleicht noch einer. Was stört Sie denn an der wissenschaftlichen Erforschung der Schauspielkunst? Die Überbewertung der Schauspieler, die sich in hehren Theatertempeln auf Bühnen, die größer als der ganze Zuschauerraum sind, selbst darstellen. Dafür gibt's schließlich Hollywood. Moment, Herr Kork. Spielt man heutzutage nicht sogar in Sanatorientheater, beziehungsweise in Straßenbahnremisen oder Sargfabriken? Theater muss zusammenklappbar sein und transportabel. Eine Schaubude, verstehen Sie? Äußerlichkeit darf da keine Rolle spielen. Das wäre allerdings das Ende des Abonnementsystems. Apropos Abonnementsystem. Ich weiß nicht, ob Sie das Wiener Akademietheater kennen, junger Mann. Tatsache ist, die Sitzpolster der Klappstühle sind dort mindestens ebenso weich wie die Gehirne der Abonnenten, die ihre Ärsche darauf setzen. Ich bin beeindruckt, Herr Kork. Wissen Sie was? Ich scheiße auf Ihre Beeindruckung. Wo bleibt der Zivildiener, der so gut Eier kochen kann? Also der mit dem Eierkochen, das bin ich, fürchte ich. Wie dumm von mir. Natürlich. Jetzt hätte ich Sie beinahe des Hauses verwiesen. Nur keine Bange, Smut bleibt hier. Nicht allzu lange, nur bis 4. Erstaunlich! Junge Mann! Bravo! Ich meine, für einen Zivildiener! Wie spät haben wir denn? 5:00. Thank you. Nicht so ungestüm, Herr Smoot. Meine Frau hat immer Samtpfote zu mir gesagt. Sie brechen mir noch das Kreuz. Wir wollen doch nicht nur Ihr Fettgewebe kneten, gnädigste. Hatten wir nicht eine Entspannungsmassage vereinbart? In 20 Jahren Ehe nützt sich der Samt eben ab. Was glauben Sie, wie sich der erst in 100 Jahren abnützt? Jetzt sagen Sie bloß, Sie sind tatsächlich schon so alt. Und ich habe durchaus vor, 101 zu werden. Also schonen Sie gefälligst meinen Kadaver. Mein Gott, was für ein biblisches Alter. Ach was, Noah wurde über 900. Und seit wann wohnen Gnädigste schon in diesen ehrwürdigen Gemäuern, wenn man fragen darf? Seit Dezember 1940. Ich war damals gerade auf der Flucht. Vor den Nazis? Kurioserweise, ja. Wieso kurioserweise? Wenn Sie sich jetzt bitte auf den Rücken legen. An sich gehörte ich ja selbst der NSDAP an. Ich nehme jetzt Ihre Füße vor. Das mit dem Krieg in mir irgendwie gegen den Strich. Und Sie sind hoffentlich nicht kitzlig. Nur so einfach. Austreten aus dem Verein ließen Sie einen natürlich nicht. Nur das Kitzeln. Nicht verkrampfen, Madame, locker lassen. Und dann das mit den Juden. Oh, das habe ich natürlich auch mitgekriegt. Aber waren wir denn damals nicht alle Antisemiten? Oh. Schließlich ging es doch gegen den Weltkommunismus. Also, was mich betrifft... Jedenfalls wollten mich die Parteigenossen einer Gehirnwäsche unterziehen. Mir wurde die sogenannte Gnade der späten Geburt zuteil. Wie man in der Restaurationszeit gerne sagte. Es war frostig kalt und ich irrte durch Döblinger Cottage, wo ich mich vor der Gestapo sicherer fühlte als in der Innenstadt. Ich wohnte damals nahe dem Hotel Metropol in einer arisierten Luxuswohnung. Jetzt der andere Fuß. Ich läutete also an der Pforte und Kork öffnete mir. Ich fror dermaßen, dass ich außerstande war, zu sagen, was ich wollte. Er ließ mich ein, bot mir einen Platz am Kamin. Völlig steif. Haben Sie eigentlich Schmerzen beim Gehen? Keine Ahnung, ich gehe schon seit Jahrzehnten nicht mehr. So, jetzt noch kurz die Schultern, dann sind wir fertig. Die Guten haben mich bei sich aufgenommen wie wahre Samariter. Sie fragten weder, woher ich kam, noch vor wem ich davonlieb. Wie Liz mir später erzählte, hegten sie einerseits den Verdacht, ich sei Jüdin. Schließlich war die Villa Jüterbock ja auch eine arisierte Immobilie, nicht wahr? Andererseits, dass ich irgendeine Agentin sei, die sich bei ihnen einschleicht, um belastendes Material gegen sie zu sammeln. Aua! Nein. Von Heimhilfen kann man wahrscheinlich nicht mehr erwarten. Ich bin keine Heimhilfe, sondern Schreibkraft. Jedenfalls hatte ich damals 48 Stunden durchgeschlafen und fühlte mich hinterher wieder fit genug, um meine Flucht fortzusetzen. Weil ich mich jedoch kenntlich zeigen wollte für alles, was mir in diesem Haus am Guten widerfahren war, bot ich Kork und Liz an, ihnen einen Wunsch zu erfüllen. So, erledigt. Jetzt helfe ich Ihnen noch beim Mieter, okay? Sie waren ein wenig unverschämt und aus dem einen Wunsch wurden deren zwei. Aber versprochen waren normal versprochen. Ich hätte da auch ein paar Wünsche, Madame, Ihre Corsage betreffend. Korks Wunsch war besonders befremdlich. Er wollte, dass keiner, der sich jemals ins Bett des Dienstbotenzimmers legte, aufstehen könne. Außer er selbst oder Liz erlaubten ihm dies ausdrücklich. Super Wunsch. Jetzt weiß ich wenigstens, warum ich in der Besenkammer wohnen muss. So werden wir es nie zukriegen. Zweitens wünschten sie sich eine gewisse Sicherheit vor ungebetenen Besuchern. Was ja in der damaligen Zeit nur allzu verständlich war. Ich hätte mir gewünscht, dass sie in den angeblich kleinen Reinigungsarbeiten das Fensterputzen nicht mit im Begriff hat. Das waren ja wahre Teufel, die sich damals überall Zugang verschafften und Angst und Schrecken verbreiteten. Wenn ich nämlich gewusst hätte, dass sich in der Villa Jüterburg gezählte 31 Fenster befinden. Ein und 30. Madame. Ich bot Ihnen den Trick mit dem Müllsack an. Ich hätte den Job nicht angenommen. Handelt es sich bei einem unerwarteten Besucher beispielsweise um Lucifer oder einen seiner Hilfsteufel, wird er nur dann eingelassen, wenn er es schafft, sich durch das Schlüsselloch zu fehlen. Sie scheinen es tatsächlich auf meine Rippen abgesehen zu haben, Smoot. Ich denke, wir werden Sie auf Diät setzen, Madame Chloe. So kann das nicht weitergehen. Damit hätte man den Leibhaftigen aus dem Verkehr gezogen, kann also nicht mehr in die Hölle kommen. Sperrt aber auf der anderen Seite, um ja nicht sterben zu müssen, den Dr. Petkoff im Dienstbotenzimmer ein. Unseren Dr. Petkoff? Diese lebende Leiche? Kork war der Meinung, er sei der Tod. Also hat er ihm sicherheitshalber besagtes Bett im Dienstbotenzimmer zugewiesen und den Dingen ihren Lauf gelassen. In welcher Absicht bzw. Funktion war Dr. Petkoff denn vorstellig geworden in der Villa Jüterburg? Er erschien März 1986, unmittelbar vor seiner Pensionierung, wie ich mich erinnere, behauptete, er sei Amtsarzt der Magistratsabteilung 47 und müsse überprüfen, ob unserem Ansuchen auf Pflegegelderhöhung stattgegeben werden könne. Lis bewirtete ihn so lang mit Apfelstrudel und selbstgemachtem Eierlikör, bis er genug bettschwer war, um ihn entzulagern. Wenn Sie verstehen, was ich meine, Smoot. Und jetzt kommt Dr. Petkoff nicht mehr raus aus seinem Bett, weil ihr alle samt und sonders Angst vorm Sterben habt, korrekt? Tatsache ist, ich setzte meine Flucht nicht fort. Ich ließ mich natürlich nicht lumpen und bot Ihnen meine Mitarbeit bei Ihren niedlichen Kasperliaden an. Insbesondere Lis war mir dafür dankbar, weil ich ihr nicht nur Waldi und Silke bei den Jahrmarktsauftritten abnahm, sondern weil sie von Tag zu Tag stärkere Zuneigung für mich empfand. Madame Lis war verliebt in Sie? Aber zuvor machte sich Kork an mich heran. Jetzt verstehe ich, was er mit dem Satz gemeint hat, den ich mir hatte merken müssen. Mit welchem Satz denn? Die Realität hat die Fiktion am falschen Fuß erwischt. Also was den Fuß betrifft, Smoot, war es durchaus der richtige. Au! Was hätte das gerade eben sein sollen, Smoot? Ach, ein Fiss, Madame. Warum haben Sie es dann nicht gespielt? Da habe ich doch. Also, als ich zuletzt darauf spielte, klang es noch ganz anders. Wann soll das gewesen sein? Ende 1944, unmittelbar bevor Kork zum Volkssturm eingezogen wurde. Wir gaben eine Abendgesellschaft im engsten Freundeskreis. Keiner von denen glaubte damals mehr an den Endsieg, eine schreckliche Zeit. Aber ein Fiss ist damals noch ein Fiss gewesen. Ein bemerkenswerter Satz, Madame. Trotzdem ist mir C-Dur lieber. Verliefen sich im Wald. Es war so finster und auch so grimmig kalt. Sie kamen an ein Häuschen mit Doppelnullen dran. Das war ein Häuschen, wo man pissen kann. Adolf, fragt Heinrich, hast du ne müde Mark? Also, mein Führer, das find ich aber stark. Sowas nennt sich Gröfatz und hat kein Geld dabei. Ich dacht, mein Heinrich, der hält mir heute frei. Wir haben, ach, die kleine Not. So öffnet, dies ist ein Gebot. Wir müssen, so machen Sie doch auf. Die Tür blieb verschlossen, der Herr nahm seinen Lauf. Und die Moral von der Geschichte? Selbst Führerblasen halten nicht, wenn sie mal voll sind, dicht. Komplimentsmut. Woher kennen Sie eigentlich den Text? Aus den Unterlagen zu Korks Biografie. Kork spielte Hitler. Chloe war Himmler. Ich begleitete die beiden hinter der Bühne auf dem Piano. Apropos Chloe. Was ist mit ihr? Hat sie versucht, sich an sie ranzumachen, die vornehme Dame? Ich finde, sie ist ein bisschen verwirrt. Ach, was verwirrt. Fortschreitende Zerebralsklerose, hat Dr. Petkoff gesagt. Pflegestufe 5. Eine Menge Geld, was wir für unseren Etat dringend brauchen. Die vornehme Dame auf der Durchreise, damit ist doch Madame Chloe gemeint, oder? Aber sicher doch. Demnach müsste ja sie der liebe Gott sein. Ein bisschen lesbisch, ein bisschen hetero, der Gesinnung nach eine ewig gestrige, nicht zu vergessen ihre beginnende Demenz, gepaart mit einem ordentlichen Schuss Hypochondrie. Der liebe Gott, ein verkalkter weiblicher Pflegefall, dessen finanzielle Zuwendungen aus öffentlicher Hand ausschließlich dem Erhalt dieses fragwürdigen Villenhaushalts dienen. Der Pflegefall Petkoff ist erheblich einträglicher als der Fräulein Chloes. Er hat nämlich Pflegestufe 6. Und Herr Kork? Stufe 4. Ich stehe erst bei 3. Und zweitens profitieren nicht gerade Sie, werter Smoot, am meisten von diesen finanziellen Zuwendungen? 11:30, Smoot. Um Himmels Willen, Petkoff. Zeit für ein frisches Glukosesäckchen. Dafür lässt er immerhin die Knochenfinger von uns. Bitte vielmals um Entschuldigung. Ich habe leider nicht geschaut. Nichts passiert. Suchen Sie etwas Bestimmtes. Erwachsenen-Pampers. Oje. Nicht für mich. Ich fürchte, die kriegen Sie eher in einem Fachgeschäft. Ja, da sind die leider dort so schweineteuer. Sind Sie neu in der Gegend? Ich habe Sie hier noch nie einkaufen gesehen. Job gewechselt, wissen Sie. Sind Sie Krankenpfleger oder so? An sich habe ich als Schreibkraft angeheuert. Gelandet bin ich allerdings als Mädchen für alles in einem Gruftihaus. Lauter Tattergreise, die kaum mehr gehen können, dauernd beschäftigt werden wollen. Im Oberstübchen sind sie auch nicht mehr ganz dicht. Und Sie? Was mein Oberstübchen betrifft, bin ich noch nicht ganz so weit. Das ist einfach blöd formuliert. Ich wollte nur fragen, was Sie so machen, jobmäßig meine ich. Ich studiere. Das habe ich lange hinter mir. Ich hoffentlich auch bald. Ich habe auch alles Mögliche probiert. Gelandet bin ich schließlich bei der Theaterwissenschaft. Ja. Ich schreibe gerade meine Abschlussarbeit, eine Dokumentation über experimentelles Theater der 70er Jahre in Österreich. Also, kurios. In der Villa, wo ich arbeite, lebt zufällig noch so ein Fossil aus dieser Zeit. Cool. Kann ich den eventuell interviewen für meine Doku? Der ist sowieso total geil auf Selbstdarstellung. Super, hey. Ich heiße übrigens Tina. Freut mich, Tina. Ich bin Smoot. Ich habe zwei Töchter in Ihrem Alter. Wow, die müssen Sie ja dann ja mit 12 gezeugt haben oder so. Kindchen, ich bin über 50. Ehrlich? Ich stehe sowieso mehr auf ältere Semester. Ja, bei meiner Frau war eher das Gegenteil der Fall. Geschieden? Seit ein paar Jahren. Die Kinder sehe ich zweimal im Jahr. Eine ist sogar schon verheiratet. Was müssen Sie denn noch alles so einkaufen wie Ihre Gruftismut? Das ist ja eine Endlosliste. Ja, der Monatseinkauf für einen 4-Personen-Haushalt. Und ich soll dafür nicht mehr als 80 Euro ausgeben. Und Sie? Ich fülle mein Schwedenbombenlager auf. Oh, meine Töchter sind auch immer total abgefahren auf Schwedenbomben. Ich finde, Sie sind ein ganz ein lieber Smoot. Ja, wenn Sie das so sagen. Ich finde, wir sollten uns duzen. Ja, warum nicht? Zu meinen Töchtern sage ich schließlich auch nicht Sie. Könnten wir uns nicht treffen, wenn du Feierabend hast? Das mit dem Feierabend ist leider so eine Sache bei mir. Samstag haben wir eine Soiree in der Villa Jüterburg. Ich bin sicher, die Alten freuen sich über ein bisschen Blutauffrischung mit dir als Ehrengast. Du musst ihnen ja nicht gleich auf die Nase binden, dass du Theaterwissenschaftlerin bist. Genugsmut. So sauber braucht das auch wieder nicht. Ich habe übrigens 79 Euro für die Wegwerfwindeln aus meiner Privatkasse vorgestreckt, Madame. Wenden Sie sich an Kork. Was ist eigentlich mit Petkoff? Wollten wir ihn nicht wickeln? Ach, nicht nötig. Petkoff hat längst keine Ausscheidungen mehr. Aber wir verabreichen ihn doch Nahrung, Madame. Aber doch gerade nur so viel, dass er uns nicht abkratzt. Ist das noch menschenwürdig, Madame? Ach, Gegenfrage. Ist Petkoff ein Mensch? Nach oberflächlichem Augenschein ja, Madame. Und wenn ich Ihnen verrate, Petkoff ist der Tod? Ich würde sagen, auch der Tod ist ein Mensch. Gott, wie rührend. Hat Dr. Petkoff eigentlich Familie? Wie überaus lächerlich, dieser Gedanke. Lernt man diesen Unsinn denn auf der Knödelakademie, Smut? Knödelakademie? Ach, Entschuldigung, Kleiner. Haushaltsschule. Ich war nie auf einer Knödelakademie, Madame. Der Tod und Familie, dass ich nicht lache. Ich finde nur, es geht ihm nicht besonders gut. Kümmern doch Sie sich um ihn. Aber bitte nur in Ihrer Freizeit. Na, hören Sie, Madame, immerhin massiere ich Fräulein Chloe und lasse mir von Meister Kork dubiose Theatertheorien auftischen. Ihnen zuliebe setze ich mich sadistischen Klavierstunden aus. Ich putze, koche, unterhalte und pflege so nebenbei alles, was in diesem Haus so vor sich hin vegetiert. Dr. Petkoff. Dr. Petkoff, können Sie mich hören? Ach, hören Sie doch endlich auf mit diesem Schmus. Smut. Dr. Petkoff. Lassen Sie es. Bitte. Petkoff ist doch längst nicht mehr ansprechbar. Lassen Sie mich sterben. Von wegen. Das ist bloß eines seiner Tricks. Smut. Ja, wenn ich nur könnte, Doktor. Ich will nicht mehr. Ein Tod, der sterben will, gibt's denn sowas? Also mir tut er leid. Lasst mich bitte frei. Nicht hinhören, Smut. Ist bloß ein Trick. Er versucht nur, uns zu provozieren. Will. Mein Gott, Sie haben's doch selbst gehört. Das nehmen Sie doch um Himmels Willen nicht alles so ernst, Smut. Sind eigentlich alle Blitzdichter so? Blitzdichter sind auch nur Menschen. Wenn ich mir jetzt, sagen wir mal, ein Gedicht von Ihnen wünschen würde. Wünschen sollen Sie ja unschlagbar sein. Zum Beispiel einen Vierzeiler über den Tod. Stirb und werde, schwarze Erde, in welcher es, damit sich's reimt, gleich wieder keimt. Da staunst du, Petkoff, was? Rote Striemen auf deiner Haut. Ich bin's gewesen, deine Braut. Und jetzt alle, zwei, drei. Rote Striemen auf deiner Haut. Ich bin's gewesen, deine Braut. Bravo! Bravo! Bravo! Super! Bravo! Bravo! Den Text zu diesem Chanson verdanken wir übrigens unserem lieben Blitzdichter Smut, dem ich an dieser Stelle meinen besonderen Dank aussprechen möchte. Bitte Applaus für Smut! Bravo, Smut! Danke, bravo, danke. Bravo, Smut! Danke. Des Weiteren bedanke ich mich bei Fräulein Tina, die unsere kleine Abendunterhaltung mit ihrer Anwesenheit bereichert. Willkommen in der Villa Jüterborg, Fräulein Tina. Smut hat mir so viel von euch erzählt, das konnte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Danke für die Einladung. Wir gehen nun zum nächsten Programmpunkt über. Psst! Ruhe! Dank der aktiv scharfen Mithilfe unseres Smoothiens sind wir heute endlich in der Lage, euch die entscheidenden Passagen aus Zuckerschnäuzchens sensationeller Biografie zu Gehör zu bringen. Kork und Smooth werden euch jetzt Zeugnis davon ablegen, dass unser aller Leben immer noch Sinn hat. Kork und Smooth, beide auf die Bühne! Schickt sich nicht, Chloe. Wie oft habe ich dir das schon gesagt? Das war ich nicht. Das war die Kleine. Hilft mir wer mit dem Rollator? Ich fürchte, die Bremsen blockieren. Ich bin schon dabei, Herr Kork. Halten Sie sich bei mir fest. So. Ich pfeife doch schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Ihr werdet jetzt Zeugen einer österreichischen Weltpremiere, Leute. 102 musste ich hierzu werden. Wie sagen die Arschlöcher bei der Oscarverleihung immer? Wie Brautlieb-Präsent, nicht wahr? Voilà, das Schlüsselstück des modernen Gegenwartstheaters. Smooth, bitte. Der wirkliche Kork. Stück in einem Akt von Kork. Ursprünglich konzipiert fürs Burgtheater. Ich spiele den Kork. Smooth. Den Max Reinhardt, Monsieur Antonin Artaud und Oskar Werner. Unser lieber Ehrengast, wie heißt er doch gleich? Tina! Wunderbar! Tina ersuche ich, die nicht besonders anspruchsvolle Rolle des Pieteurs zu übernehmen. Keine Sorge, junge Dame, Sie kriegen das locker hin. Okay. Ich tue mein Bestes. Weiß der Teufel, das wäre meine Rolle gewesen. Ach, passt lieber auf, dass dir deine falschen Wimpern nicht in den Likör fallen. Schnepfe. Psst. Auf der unermesslichen Weite der Burgtheaterbühne steht eine Kasperl-Theaterpavlatsche. Kork tritt auf. Da für den nächsten Tag die Generalprobe zu Shakespeares Sturm angesetzt ist, gibt es ein Problem. Ja, der Orchestergraben ist bedauerlicherweise mit Wasser gefüllt und deshalb schwer passierbar. Triefend nass erreicht er die Pavlatsche, hinter der er mit Leiter und Werkzeugkoffer verschwindet. Durch die Saaltür im Parkett betreten nun der Reihe nach Max Reinhardt, Antonin Artaud und Oskar Werner den Zuschauerraum. Hallo, ist da wer? Was ist denn los? Wer sind Sie? Guten Abend, mein Name ist Kork. Völlig unmöglich. Ich bin Kork. Nein, ich. Reinhardt verschwindet. Ihm folgt Monsieur Artaud, dem Oskar Werner die Räuberleiter gemacht hat. Er durchtaucht den Orchestergraben und begibt sich drüben schnurstracks hinter den Paravent. Bonsoir, je m'appelle Kork. Comment ça va, monsieur? Je suis Kork. Oh, ça ne fait rien. Auch Arton verschwindet. Ihm folgt Oskar Werner. Er ersäuft beinahe im Orchestergraben. Dementsprechend atemlos erscheint er hinter dem Paravent. Kork, mein Name, angenehm. Bedauere, Herr Werner. Ich heiße Kork. Sie heißen vielleicht Schließmeier, Zacherl oder Drudel, aber sicher nicht wie man's sagt. Kork! Chapel. Damit löst auch er sich auf. Jetzt der Auftritt des livrierten Bieteurs vom Parkett rechten Rangs. Tina, bitte auf die Bühne. Feierabend, Herr Kork. Hat mich echt sehr gefreut. Wie war das, Herr Kork? Ihr heißt nicht Kork, Herr Kork. Wer hier Kork heißt, bestimme immer noch ich. Sie, Kork, Sie. Sie haben da gar nichts zum Bestimmen. Sie. Wer sind denn Sie überhaupt? Ende. Also die kleine Tina? Nicht von schlechten Eltern. Und er ist der Jüngel. Bravo, Smooth. Danke, Smooth. Ich bin sicher, unsere Abhandlung wird bahnbrechend. Ein hervorragendes Stück, Kork. Ich bin tief beeindruckt. Hast du Ihnen gefallen, Kindchen? Sie haben sich wacker geschlagen. Ich hätte gern eine Kopie davon für meine Dokumentation über experimentelles Theater. Sagen Sie bloß, Sie kommen vom Theaterwissenschaftlichen Institut. Genau. Ich mache da gerade meinen Abschluss. Wer hat Sie eingelassen? Smooth? Ich dachte, es ist besser, wenn ich das mit der Theaterwissenschaft eher nicht erwähne. Sind Sie verrückt geworden, Smooth? Süß, die Kleine. Was habt ihr alle plötzlich gegen sie? Ach, halt den Mund, Schlampe. Haben Sie ihr wenigstens die Gretchenfrage gestellt? Welche Gretchenfrage? Ob sie es geschafft hätte, durchs Schlüsselloch reinzukommen? Madame, bitte, das ist doch alles Mumpitz. Wer glaubt denn allen Ernstes an sowas? Und, Fräulein Tina, hätten Sie es geschafft? Was wäre denn gewesen, wenn ich es geschafft hätte? Ich hätte dich in einem Müllsack aufgefangen, weil du in diesem Fall nämlich der Satan höchstpersönlich gewesen wärst. Ihr werdet es nicht glauben, Leute, aber... Ich hätte das total locker hingekriegt. Um Himmels Willen, tu doch was! Tina, bitte, was ist mit dir? Ich weiß was. Liz, schnell! Was für ein Gestank. Apropos Weihwasser, Alterchen. Die hat mich nass gemacht. Übrigens, das mit dem Müllsack hätte mich ernstlich in Verlegenheit gebracht. Also, die vom Arbeitsamt kriegen was zu hören von mir. So, und jetzt lasst mal ganz schnell euren Siechen Dr. Tod frei. Warte, Retro, Satan. Halt die Luft an, Alterchen. Du hast hier gar nichts zu sagen, stinkendes Monster. Weiber, Stinker. Sense! Also, ich bin echt enttäuscht von dir, Petkoff. Tut mir leid, Süße. Aber die Zusammenarbeit mit Tina erschien mir lukrativ. Damit er weiß, was ich von seiner Verdauungstrilogie halte. Fantastisch. Um mich kümmert sich wieder mal keine Sau. Villa Jüterburg von Ernst Wünsch. Mit Liz Bibiana Zeller. Kork Martin Schwab. Chloe Vera Borig. Petkoff der Tod Harald Hart. Tina die Teufelin Gerti Drassel. Und Smooth Wolfram Berger. Musik Max Nagel. Harfe Maria Grazia Pistanzant. Posaune Peter Galaun. Tontechnik Stefan Wirtitsch und Josef Rehlinger. Hospitanz Raphael Stefana. Regieassistenz Valerie Kattenfeld. Regie Katharina Weiß.